Paragraph 48, Übung 2. Üben Sie nach folgendem Muster. Ist dieser Schrank verschließbar? Nein, dieser Schrank ist nicht zu verschließen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ist die Helligkeit der Birnen verstellbar? Nein, die Helligkeit der Birnen ist nicht zu verstellen. Ist diese Handtasche verschließbar? Nein, diese Handtasche ist nicht zu verschließen. Ist dieses Puppentheater zerlegbar? Nein, dieses Puppentheater ist nicht zu zerlegen. Ist diese Uhr noch reparierbar? Nein, diese Uhr ist nicht mehr zu reparieren. Sind die Teile des Motors austauschbar? Nein, die Teile des Motors sind nicht auszutauschen. Sind diese Batterien wieder aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wieder aufzuladen. Ist dieser Videorekorder programmierbar? Nein, dieser Videorekorder ist nicht zu programmieren. Ist dieser Ball aufblasbar? Nein, dieser Ball ist nicht aufzublasen.